Kapitel 6, Übung A29. Hören Sie das Interview mit Frau Burg zweimal und kreuzen Sie beim zweiten Hören die richtigen Antworten an. Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Die Öffnung der Mauer wurde abends im Fernsehen bekannt gemacht. Wo befanden Sie sich an diesem Tag und wie haben Sie reagiert? Das war unglaublich. Meine Oma hat immer erzählt, dass 1961, nach dem Bau der Mauer, alle glaubten, dass die Mauer höchstens ein Jahr bestehen wird. Als es dann immer mehr Jahre wurden, glaubte niemand mehr daran, dass sich an diesem Zustand jemals etwas verändern würde. Ich war am 9. November 1989 abends zu Hause in Ost-Berlin und habe die Sache im Fernsehen verfolgt. Ich habe mich nicht in den Westen getraut. Ich hatte ein Baby von 3 Monaten. Wir haben auch in den folgenden Tagen immer noch nicht richtig glauben können, dass die Mauer tatsächlich offen bleibt. Wir hatten Angst. Auch Angst vor Gewalt und einem Blutbad wie in China auf dem Platz des himmlischen Friedens im selben Jahr. Ich habe meine Freunde und Verwandten in West-Berlin erst nach einer Woche besucht, als der Ansturm vorbei war und als feststand, dass es wirklich eine friedliche Öffnung bleibt. Es war merkwürdig, zum ersten Mal in West-Berlin zu sein. Die Realität war ganz anders als mein 30-jähriger Traum. Hatten Sie Verwandte in West-Berlin? Gab es Kontakt? Konnten Sie Ihre Westverwandten sehen? Ja, ich bin eine echte Berlinerin und unsere Familie war geteilt. Meine Oma und meine Tanten lebten in West-Berlin. Auch meine 4 Cousinen sind in West-Berlin aufgewachsen. Ich konnte meine Verwandten in West-Berlin bis zum Fall der Mauer nicht besuchen. Meine Oma ist im Jahre 1987 gestorben. Ich habe ihre Wohnung in Berlin-Zehlendorf nur auf Fotos gesehen. Es gab aber für West-Berliner, die ihre Verwandten in Ost-Berlin besuchen wollten, sogenannte Passierscheine, eine Art Besuchserlaubnis. So durften meine Oma und die anderen Verwandten uns nach dem Bau der Mauer 1961 zum ersten Mal Weihnachten 1965 besuchen. Auch in den Jahren danach konnten uns die Omas, Tanten und Cousinen nur an Feiertagen besuchen. Erst in den 70er Jahren wurde die Regelung lockerer und alle West-Berliner durften öfter nach Ost-Berlin kommen. Unsere Verwandten und Freunde aus dem westlichen Ausland haben uns viel und oft besucht. Meine Eltern waren sehr gastfreundlich, aber wir waren als Kinder auch privilegiert, denn wir bekamen von der Westoma immer Filzstifte, Sarotti-Schokolade und später, als 14- und 15-Jährige, auch Jeans. So ein Glück wie wir hatten nicht alle DDR-Kinder. Einige Begriffe sind mit dem Fall der Mauer verbunden, wie zum Beispiel die Wörter Begrüßungsgeld und Mauerspecht. Können Sie uns diese Ausdrücke kurz erklären? Als die Mauer fiel, waren natürlich die DDR-Bürger am glücklichsten. Aber die Westdeutschen und die westdeutsche Regierung wollten auch zeigen, dass die DDR-Bürger im Westen willkommen sind. Deshalb schenkten sie jedem DDR-Bürger 100 Westmark, damit er sich einen kleinen ersten Wunsch in den Kaufhäusern des Westens erfüllen konnte. Denn mit der DDR-Mark konnte man 1989 im Westen nichts kaufen. Etwa ein Jahr später, viel schneller als die meisten dachten, wurde dann auch in der ehemaligen DDR die Westmark eingeführt. Vor dem 9. November 1989 war die Mauer von DDR-Seite streng bewacht und in ihre Nähe gelangte niemand. Als der eiserne Vorhang dann fiel, wollte jeder als Souvenir ein Stückchen Mauer erwerben und hackte wild drauf los. Diese Mauerhacker sind als Vogelart in die Geschichte eingegangen. Die Mauerspechte. Gibt es Wessis und Ossis oder ist diese Einteilung Unsinn? Diese Einteilung ist kein Unsinn, wenn man sie geschichtlich betrachtet und über die Frage der Identität diskutiert. Ich bin ein Ossi und meine Cousine ist ein Wessi. Ich habe 28 Jahre in der DDR gelebt, bin dort in die Schule und zur Universität gegangen und habe dort einige Jahre meinen Beruf ausgeübt. Ich habe in der Schule Russisch gelernt und habe in meinem Studium viele Bücher osteuropäischer Schriftsteller gelesen. Ich habe mich mit den Problemen in der DDR immer aktiv beschäftigt. Sie waren ein Teil meines Lebens. Als Studentin habe ich im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg gewohnt, und was ich dort gelebt und erlebt habe, das war der Osten. Ein wichtiger Teil meiner Menschwerdung und meiner Identitätsfindung liegt hier, und deshalb bleibe ich im Grunde meines Herzens, aber auch in meinen Gedankengängen, ein Ossi. Meine Cousine hat 20 Kilometer von mir entfernt gewohnt. Sie ist auf eine Westberliner Schule gegangen und hat an der Freien Universität Anglistik studiert. Auch hat sie mehrere Jahre in England gewohnt. Sie weiß viel über Westeuropa und die USA. Sie weiß aus eigenem Erleben fast nichts von der DDR und den osteuropäischen Ländern. Sie ist ein richtiger Wessi. Aber ich kann mit ihr heute über alles reden und alle ihre Fragen über den Osten beantworten. Sie interessiert sich seit 1989 sehr für den Osten. Ich meinerseits habe viel von ihr über den Westen gelernt und wir sind menschlich wirklich zusammengewachsen. Und so ist doch noch zusammengewachsen, was zusammengehört. Denn schließlich entstammen wir ja einer Familie.